Eine Reparaturwerkstatt im Zentrum von Barcelona. Zwei Frauen unterhalten sich angeregt, während sie schleifen, hämmern und schrauben. Beide sind arbeitslos. Als die Krise losging, war die Letzte, die angestellt wurde, die Erste, die gehen musste. Und das war ich. Und seitdem habe ich keinen dauerhaften Job mehr gefunden. Anna, Ende 40, trägt einen Arbeitskittel, den man ansieht, dass er oft im Einsatz war. Seit 2 Jahren nutzt sie die Reparaturwerkstatt wöchentlich. Heute lackiert sie 70 Jahre alte Stühle und baut neue Sitzflächen ein. Noch vor wenigen Jahren hätte sich Anna nicht vorstellen können, mit Sperrmüll zu arbeiten. Es heißt, die Krise habe uns aufgerüttelt und dass wir die Dinge seitdem mehr wertschätzen. Und das stimmt auch. Barcelona Social Club. Was Spanien aus der Krise lernt. Ein Feature von Karin de Miguel Wessendorf. Anna arbeitete als Sekretärin, bis ihre Firma vor 4 Jahren ihre Stelle wegrationalisiert hat. Ich habe keinen Job und mein Mann arbeitet zwar, aber er verdient nicht viel. Ich habe einen Sohn und wir müssen die Schule bezahlen, die Kleidung, alles Mögliche. Ein Stuhl kostet 70, 80 Euro, wenn er billig ist. Und ich habe hier für 4 Stühle 20 Euro für Materialkosten ausgegeben. Man spart schon einen Haufen Geld. Barcelona ist meine Stadt. Hier bin ich aufgewachsen. Ähnlich wie viele junge Spanier es heute tun, bin ich Mitte der 90er Jahre nach Deutschland gezogen. Doch meine Entscheidung war nicht ökonomisch begründet oder von der Einsicht, ich hätte in meinem Land keine Zukunft. Damals glaubte man in Spanien noch daran, dass jeder eine Arbeit, eine Wohnung und ein Auto haben könnte. Der Immobilienboom sorgte für Wachstum und Arbeitsplätze. Die Banken vergaben fröhlich Kredite. Die Spanier entdeckten ihre Liebe zum Konsum. Das Bruttoinlandsprodukt stieg von Jahr zu Jahr. Damals, das war vor der Krise. Seitdem hat sich das Leben vieler Menschen dramatisch verändert. Jahrhundertelang hat man ganz selbstverständlich von guter Krise oder Happy Crisis gesprochen, dem Höhepunkt einer Krankheit, der zur Genesung des Kranken führt. Schreibt Jordi Pigem, katalanischer Autor und Philosoph, in seinem Essay Gute Krise auf dem Weg zu einer postmaterialistischen Welt. In unserem Fall ist der Kranke das System. Unsere globale Krise ist also eine Chance, ein obsoletes System zu sanieren, dessen Pathologien bisher durch den materiellen Wohlstand und das Blendwerk des Konsums verschleiert waren. Seit der Krise sinkt die Müllmenge jedes Jahr um 5%. Das liegt auch daran, dass weniger konsumiert wird. Albert Torres, Leiter der Initiative Reparat Mejor Que No, auf Deutsch repariert ist besser als neu. Sogar diejenigen, die noch Kaufkraft haben, sehen ein, dass man nicht ewig im Überfluss leben kann. Dass man nicht alles wegwerfen muss, sobald es nicht mehr einwandfrei funktioniert. Was früher nur arme Menschen getan hätten, gilt heute als fortschrittlich oder umweltbewusst. Das Projekt wurde 2009 in Barcelona von der Stadtverwaltung ins Leben gerufen. In einem Nebenraum beugen sich 8 Teilnehmer über einen Tisch, während der Kursleiter einen Toaster aufschraubt und die Funktionsweise der verschiedenen Teile erklärt. Im Kurs bekommen die Teilnehmer Grundlagen der Elektrotechnik vermittelt, um ihre eigenen Haushaltsgeräte reparieren zu können. Anfangs wurde das Angebot hauptsächlich von Rentnern, Bastlern oder Ökos genutzt. Mittlerweile kommen viele Arbeitslose hierher. Zum Beispiel Juan Antonio Vidal, der bis vor 5 Jahren in der Immobilienbranche tätig war. Jetzt bin ich arbeitslos, aber ich nutze meine Zeit, um Dinge zu tun, für die ich als Berufstätiger keine Zeit hatte. Ich tausche mich mit anderen aus und fühle mich nützlich, wenn ich meine Geräte selber reparieren kann. Wenn ich mehr kann, als nur Geld auszugeben. Juan Antonio Vidal, 48 Jahre alt, bis 2009 als Selbstständiger im Kauf und Verkauf von Immobilien tätig. Heute arbeitslos, geschieden. Keine Kinder, kein Anspruch auf Arbeitslosengeld. Sehr dünn, abgetragene Korthose, viel zu großer Wollpullover. Vor der Krise gehörte er zu jenen, die vom Immobilienboom profitiert haben. Genug, um sich 2 Wohnungen und eine Garage in Barcelona kaufen zu können. Obwohl ich in meiner Rolle als Bauunternehmer Teil des Systems war und ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen musste, sträubte sich etwas in mir, bei einem System mitzumachen, das zur Ausbeutung natürlicher Ressourcen beitrug. Schon vor der Krise hatte Juan Antonio daher angefangen, sich aus dem Geschäft herauszuziehen. Als die berühmte Immobilienblase platzte, hat mich das nicht ganz unvorbereitet getroffen. Es war absehbar, dass es nicht immer so weitergehen konnte, mit einer Wirtschaft, die auf Spekulation und ziellosem Wachstum basiert. Esa forma de entender la economía es la especulación, el crecimiento sin rumbo y sin sentido. Juan Antonio ist davongekommen, ohne sich zu verschulden. Doch er hat einen großen Teil seiner Ersparnisse und seines Eigentums verloren. Mit 48 Jahren ist er wieder bei seinen Eltern eingezogen. Seine eigene Wohnung hat er vermietet. Von diesen Mieteinnahmen lebt er jetzt. Mis prioridades serían ganar dinero y mirar por el futuro, por asegurarme, pues que no me iba a faltar de nada para mí, para mi familia. Früher war es mein oberstes Ziel, Geld zu verdienen und dafür zu sorgen, dass mir und meiner Familie nichts fehlen würde. Danach fing ein Prozess an, in dem ich mich nach und nach von den alten Glaubenssätzen verabschiedete. Denn für diese neue Lebensphase haben sie mir nichts mehr genutzt. Para la etapa que viví y no me servía para la nueva etapa. Es gibt eine ältere und viel größere Blase als die Spekulationsblase und die Immobilienblase. Es handelt sich um die kognitive Blase. Die Blase, in der die ökonomistische Vision der Welt schwebt. Das Vertrauen in die Wirtschaft als ein rein in Zahlen ausdrückbares, abstraktes und selbstgenügsames System, unabhängig sowohl von der Biosphäre, die sie beherbergt, als auch von den menschlichen Besorgnissen, die sie stärken. Wenn ich heute durch meine Heimatstadt Barcelona gehe, sehe ich überall die Folgen der Verarmung. Geschlossene Geschäfte, leerstehende Wohnhäuser, Bauruinen. Schlangen vor dem Arbeitsamt und vor den Armenküchen. Obdachlose, die sich Schlafplätze neben den Geldautomaten in den Vorräumen der Banken einrichten. Gut gekleidete Rentner, die in den Mülltonnen vor den Supermärkten nach Lebensmitteln suchen. Nur einige Straßen von der Reparaturwerkstatt entfernt begegnet mir ein mittlerweile übliches Szenario. Mehrere tausend Menschen demonstrieren auf der Plaza Catalunya. Im Herzen der Stadt, umgeben von Banken und riesigen Einkaufszentren, hat das Netzwerk der Arbeitslosen zum Protest gegen die Austeritätspolitik der spanischen Regierung aufgerufen. Unternehmer und Banker klauen unser Geld, lese ich auf einem Transparent. Die Regierung versucht, das Defizit in den Griff zu bekommen, die Banken, Finanzunternehmen und Bauunternehmen zu retten. Die Bevölkerung kommt an 2. oder 3. Stelle. Aber den Menschen geht es immer schlechter. Ich weiß nicht, wie das alles enden soll. David ist 42 Jahre alt. Er war viele Jahre im Besucherservice von Museen und anderen kulturellen Einrichtungen beschäftigt. meistens als Freiberufler oder mit befristeten Verträgen. Seit einem Jahr hat er keine Aufträge mehr und keinerlei Einkünfte. Ahora en estos momentos estoy sin trabajo y sin ingresos de ningún tipo. Tampoco tengo derecho a. Ich habe keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld und wegen der Kürzungspolitik gibt es auch keine Sozialhilfe mehr. Ich musste meine Wohnung aufgeben und wohne jetzt wieder bei meinen Eltern. Dank ihnen habe ich Essen und ein Dach über dem Kopf. Jeder vierte Spanier ist arbeitslos. Bei den Menschen unter 35 sogar jeder zweite. Zur Demonstration sind aber auch viele gekommen, die noch eine Beschäftigung haben. Eine Gruppe von Feuerwehrmännern in Uniform protestiert gegen die Sparmaßnahmen im öffentlichen Dienst. Miguel, 51 Jahre alt, trägt einen Aufkleber mit der Aufschrift Bomberos Indignados, empörte Feuerwehrmänner. Llevamos desde el 2008 reduciéndonos. Seit 2008 wird unser Lohn immer wieder gekürzt. Sondervergütungen wurden gestrichen. Wir haben Arbeitsrechte verloren. Aber heute sind wir hauptsächlich hergekommen, um die Menschen zu unterstützen, denen es noch schlechter geht als uns. Einige Meter weiter marschieren die Angestellten des bekannten Brot- und Süßwarenherstellers Panrico, die seit 4 Monaten wegen geplanter Lohnkürzungen und Massenentlassungen streiken. Sergio geht mit einem Megafon voraus. Mit Rufen wie »Heute trifft es mich, morgen bist du es« möchte er Passanten animieren, sich der Demo anzuschließen. Die Arbeitslosigkeit in Spanien, der Ausverkauf der Unternehmen, das sind alles Folgen der Regierungspolitik und auch der Politik der EU. Dieses gesamte neoliberale, brutale kapitalistische System, das die Menschen daran hindert, ein normales Leben zu führen. Lohnkürzungen, Kürzung des Arbeitslosengelds, Wegfall des Pflegegelds, Erhöhung der Studiengebühren, Entlassung von Lehrern und Hochschulpersonal, Schließung von Schulen, höhere Preise für Strom, Gas und öffentliche Verkehrsmittel, Lockerung des Kündigungsschutzes, Lohnausfall im Krankheitsfall, Anhebung der Mehrwertsteuer, keine Anhebung der Vermögensteuer. EU-Kommission begrüßt Sparprogramm als entschlossen. Lange scheint es her zu sein, dass die spanischen Indignados 2011-12 ihren Protest gegen Korruption und Austeritätspolitik in die ganze Welt hinaustrugen. Doch die Empörung über die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die Bevölkerung lässt nicht nach. Die sogenannte Bewegung 15. Mai, 15 Emme, hat Spuren hinterlassen. Auch als ich hier noch lebte, fanden Demonstrationen gegen schlechtere Arbeitsbedingungen und Ähnliches statt. Doch Begriffe wie Liberalismus, Kapitalismuskritik und Solidarisierung fielen nur in linken Kreisen. Heute scheinen sie in Barcelona in aller Munde zu sein. Eine alte Jugendstilvilla im Stadtteil Sarrià, am Fuße des Tibidabo-Bergs. Vor einigen Jahren wurde die Villa zu einem Bürgerzentrum umgebaut. In einem ruhigen Raum sitzen 5 Frauen und ein Mann mit geschlossenen Augen um einen runden Tisch herum und führen Atemübungen durch. Juan Antonio, den ich in der Reparaturwerkstatt getroffen habe, hat mich hierher eingeladen, damit ich seine Lieblingseinrichtung kennenlerne. Mir gefällt, dass es eine Aktivität ist, bei der Geld keine Rolle spielt. Geld hatte bisher alle meine Beziehungen mit anderen geprägt. Seit 3 Jahren nutzt Juan Antonio den Tauschring regelmäßig. Sein Beitrag sind Begleitdienste von Kranken und älteren Menschen. Im Gegenzug bekommt er Hilfe im Umgang mit dem Computer und er kann, wie heute, kostenlos an Kursen anderer Nutzer teilnehmen. Die Hände auf seine Knie gelegt, konzentriert sich Juan Antonio darauf, in sein Zwerchfell zu atmen. Währenddessen besuche ich ein Stockwerk höher das Büro der sogenannten Zeitbank. Es ist wie die Oficina de una Bank tradicional. Das ist wie das Büro einer herkömmlichen Bank. Nur, dass wir statt Geld die Zeit unserer Kunden verwalten, die hier ihr Stundenkonto eröffnen. Für jeden geleisteten Dienst bekommt der Kunde einen Scheck, auf dem die aufgewendeten Stunden aufgeschrieben werden. Dann hat er ein Plus auf seinem Stundenkonto und kann dafür eine Dienstleistung in Anspruch nehmen. consumirles y per demanar un altre servei. Das Büro besteht aus einem Tisch, einem alten Computer und einem Telefon hinter einer Trennwand auf einem Flur des Bürgerzentrums. Am Tisch sitzt die pensionierte Lehrerin Marina, die vor 5 Jahren den Tauschring in Sarrià aufgebaut hat. Ob ein Informatiker bei dir ein Programm installiert oder Probleme mit dem Computer löst oder jemand für dich bügelt oder kocht, es hat alles denselben Preis. Die Stunden, die in die Sache investiert werden. Jeder wird für das geschätzt, was er kann. Die erste Zeitbank entstand in Barcelona vor 15 Jahren. Die Anfänge waren schleppend. Doch seitdem haben sich 35 Tauschringe in verschiedenen Stadtteilen gegründet. In ganz Spanien gibt es mittlerweile mehr als 300 solcher Initiativen. També hi ha molta gent parada, pues que no tenen feina i pues és una bona sortida. Es gibt viele Arbeitslose, auch junge Leute, für die das eine gute Lösung ist. Que sense treball i de fer alguna cosa. Nicht nur, weil sie davon profitieren können, sondern auch, weil sie das Bedürfnis haben, etwas zu tun. Und der Arbeitsmarkt ermöglicht ihnen das zurzeit nicht. Eine ungeschriebene Grundregel des Tauschringes lautet, nur Dienstleistungen anzubieten, die einem Spaß machen. Juan Antonio findet großen Gefallen an seinen Begleitdiensten von Älteren und Kranken. In dieser Phase meines Lebens habe ich vieles gelernt. Ich habe mich anderen Menschen geöffnet. Das hätte ich unter anderen Umständen nicht getan. Früher, als ich mich noch auf das Finanzielle fokussiert habe, habe ich Beziehungen und Freundschaften vernachlässigt, auch meine Familie. Das war eine Form von sozialer Verarmung. In dieser Hinsicht habe ich von der Krise profitiert. Einige Analysten von Tendenzen behaupten, gegenwärtig käme eine Generation G, G wie Großzügigkeit, zum Vorschein. Es handelt sich um Personen, die ihre Aufmerksamkeit viel mehr der sozialen und ökologischen Verantwortlichkeit widmen als ihrem eigenen Vorteil. Jordi Pigem. Auf Barcelonas Birenaplatz im Stadtteil Gràcia herrscht reger Betrieb. Im Schatten der Platanenbäume sind Tische aufgestellt, auf denen bunt gemischte Gebrauchtwaren zum Tausch angeboten werden. Eine junge Frau verhandelt mit dem Betreiber eines Standes. Sie interessiert sich für ein kabelloses Telefon und zeigt dessen Besitzer ihre mitgebrachte Ware, die sie aus einem großen Stoffbeutel herauszieht. Ich zeige dir mal, was wir mitgebracht haben. Ein Geldbeutel, der ist wie neu. Eine Handtasche, noch eine Handtasche. Das hier ist ein Massagestab für den Kopf. Hier habe ich noch so ein Ding. Ein Spiegel, einen kleinen Beutel für Münzen. Das ist alles. Und eine Halskette. Es sind ziemlich viele Dinge für Frauen. Das Tauschgeschäft hat sich für die junge Frau gelohnt. Der Mann entscheidet sich für den Massagestab. Sie freut sich über ein neuwertiges Telefon. Entscheidend ist, was man braucht. Es geht nicht darum, ob ein Gegenstand mehr oder weniger kostet als ein anderer, sondern darum, ob man ihn nutzen wird. Es hat doch keinen Sinn, sich für etwas zu entscheiden, was teurer ist. Wichtig ist, dass man eine Verwendung dafür hat. Der Markt wird viermal im Jahr vom Tauschnetzwerk Shaingra organisiert. Claudia Manià war vor 10 Jahren eine der Initiatorinnen. Das Tauschnetzwerk entstand als Kritik gegen die Konsumgesellschaft und den Kapitalismus, in dem alle unsere Beziehungen letztendlich vom Geld geprägt sind. Wer Geld hat, hat Zugang zu einer Reihe von Dingen. Wer kein Geld hat, bleibt draußen. Wir wollten aus diesem Modell ausbrechen. Wir wollten einen Weg finden, gemeinschaftlich unsere Bedürfnisse zu befriedigen, ohne dass wir Geld dazu benötigen, sodass wir alle gleich sind. Und ein Modell aufbauen, in dem die menschlichen Beziehungen und die echten Bedürfnisse das Entscheidende sind und nicht erfundene Bedürfnisse. Ein Mann mit einem weißen Vollbart und einer Baskenmütze schaut sich am Stand einer älteren Dame um. Sie trägt eine Jacke mit Leopardenmuster und hat allerlei Kleidungsstücke und Accessoires auf ihrem Tisch ausgestellt. Ein Kinderbuch und eine Damentasche wechseln die Besitzer. Ich habe das Gefühl, dass vor 10 Jahren Menschen zum Tauschmarkt kamen, die ohnehin das System in Frage stellten. Das hat sich seit der Protestbewegung 15M geändert. Das war ein großer Moment, in dem das System seine Maske abgenommen hat und man die Realität des Kapitalismus gesehen hat. Die Menschen sind jetzt offener für alternative Formen der Ökonomie. Einige Tische weiter lerne ich Isabel kennen. Sie bespricht mit ihrem Sohn Matteo, welches Spielzeug er mit dem Jungen am benachbarten Tisch tauschen wird. Der 10-jährige Matteo entscheidet sich für sein altes Spielzeug-U-Boot. Ich möchte, dass meine Kinder lernen, dass alles, was produziert wird, die Umwelt belastet. Wenn wir es wegwerfen, kann es niemand mehr nutzen. Wenn wir es tauschen, verlängern wir die Lebensdauer der Dinge. Isabel Coderc, 39 Jahre alt, geboren in Madrid, lebt seit 10 Jahren mit ihrem Mann und ihren 2 Kindern in Barcelona. Studium der Lebensmitteltechnologie, Gründerin eines Unternehmens für nachhaltiges Catering, seit einem Monat arbeitslos. Isabel lädt mich zu sich nach Hause ein. Im Kinderzimmer zieht sie 2 große Schubladen voller Kleidung unter dem Etagenbett heraus. Ein Großteil der Kleidung der Kinder haben wir vom Tauschmarkt. Zum Beispiel diese kurze Hose für Matteo oder diese Markenschuhe. Die sind sehr gut. Im Allgemeinen gehen die Kinder gerne zum Tauschmarkt. Es ist wie eine Bücherei, sagt Matteo, aber mit allen möglichen Sachen. Vor 2 Jahren hat Isabels Familie den Entschluss gefasst, weniger und bewusster zu konsumieren. Wir haben begonnen zu pensar que si valía la pena Wir wollten uns darüber bewusst werden, was wir als Familie wirklich brauchen. Das heißt, wir konsumieren weniger aus ökologischen Gründen, aber auch, weil wir wirklich nicht mehr brauchen. Zu lernen, mit weniger auszukommen, kann auch glücklich machen. Das Umfeld der Krise hat die Familie in ihrer Entscheidung bestärkt, ihren Lebensstandard zurückzuschrauben. Nicht, weil sie selbst betroffen waren. Isabels Mann hat als Arzt ein gutes Einkommen. Auch sie hat bis vor kurzem gut verdient. Doch angesichts einer unsicheren Zukunft wollten sie sich die Miete für eine 120 Quadratmeter Wohnung, die Kosten für Auto und Garage nicht mehr leisten. Wir gehen jetzt viel mehr zu Fuß. Wir teilen uns ein sehr altes Auto mit Freunden und benutzen es so gut wie nie. Wir wohnen in einer viel kleineren Wohnung, die einfacher zu putzen und zu heizen ist. Wir sind enger zusammengerückt und sehr froh darüber. Die Nachricht von Isabels Entlassung kam unerwartet. Doch weil sie viel weniger laufende Kosten hat als noch vor 2 Jahren, muss sie nicht sofort auf Arbeitssuche gehen. Ich kann mir die Zeit nehmen, zu überlegen, was ich aus meinem Leben machen möchte. Mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Früher haben wir 1.500 Euro Miete bezahlt, jetzt zahlen wir 800. Dadurch bin ich freier. Ich genieße das sehr, ich bilde mich weiter. Und ehrlich gesagt, habe ich ein schlechtes Gewissen, weil es mir so gut geht. Vor einer Bankfiliale im Paseo de Gracia, der schicksten Einkaufsstraße Barcelonas, steht eine Ansammlung von Menschen. Die Fenster der Banco Popular sind mit Aufklebern übersät. Auf den meisten steht "Stopp die Zwangsräumungen" oder "Hände hoch, das ist ein Überfall". Viele der Anwesenden tragen grüne T-Shirts mit der Aufschrift PA, was für Plattform der von Hypotheken Betroffenen steht. Ein junger Mann hat direkt vor der Tür der Bank ein Zelt aufgestellt. Er scheint auf jemanden zu warten und raucht eine Zigarette nach der anderen. Ich bin hier wegen des Hypothekenbetrugs. Die Regierung hilft uns nicht. Im Gegenteil, sie hält an einem ungerechten Gesetz fest, das es den Banken ermöglicht, sich auf unsere Kosten zu bereichern. Wir müssen uns gegen diese systematische Verletzung der Menschenrechte organisieren. Raúl Guerrero Trancoso, 34 Jahre alt, ehemaliger Bauleiter, seit 2012 arbeitslos, Gehalt vor der Krise 4.000 Euro brutto im Monat, aktuelles Einkommen 426 Euro Erziehungsgeld, geschieden, zwei Kinder, zahlt 270 Euro Unterhalt im Monat, Schulden bei der Banco Popular 317.000 Euro. Raúl ist einer von vielen Spaniern, die ihren Immobilienkredit nicht abbezahlen können. Seit einer Woche zeltet er vor der Gläubigerbank und versucht, mit dem Geschäftsführer zu verhandeln. Wir haben 5 Jahre lang die Raten bezahlt, insgesamt ca. 60.000 Euro. Ich verliere dieses Vermögen und die Wohnung. Aber dann fordere ich, dass ich wenigstens den Rest der Schulden erlassen bekomme. Viele Wohnungen haben an Wert verloren. Und die Banken lassen sich diesen Verlust von ihren einstigen Schuldnern bezahlen. Im Fall von Raúl sind es 250.000 Euro. Dazu kommen 20.000 Euro Gerichtskosten und monatlich 3.000 Euro Verzugszinsen. In Spanien sind Zwangsräumungen in den vergangenen Jahren zum Massenphänomen geworden. Mehr als 500.000 Familien wurden seit 2007 aus ihren Wohnungen vertrieben. Zeitweise gab es über 500 Räumungen am Tag. Viele Betroffene wehren sich mit Hilfe der PA, die heute auch Raúl bei seinen Verhandlungen unterstützt. Die Initiative setzt sich dafür ein, dass mit dem Verlust der Wohnungen die Schuld der Betroffenen abgegolten ist. Sie gewährt juristische Hilfe und versucht mit Blockaden, Zwangsräumungen zu verhindern. 40 Milliarden Euro auf Kosten der spanischen Bevölkerung für Bankenrettung. Weitere 100 Milliarden Euro von der EU zugesagt. 22 davon gehen an die Großbank Bankia. Bankia steht in Spanien für Zwangsräumungen und Finanzskandale. Wie viele andere Menschen, die in Spanien leben, hätte sich Andreas Hartl nie vorgestellt, dass er Hausbesetzer werden würde. Ja, habe ich lange mit mir gekämpft, weil es ja eigentlich eine verbotene Sache ist. Das macht man nicht, das ist gegen das Gesetz. Gleichzeitig habe ich aber auch gesehen, dass die Banken in der Immobilienkrise 3 bis 6 Millionen leerstehende Häuser angehäuft haben, die sie nicht verkaufen wollten, die sie nicht vermieten wollten, die sie einfach aussitzen wollten. Und wenn man dieses Missverhältnis sieht, also Leute ohne Wohnung und Wohnung ohne Leute, dann kann man diese Aktion schon irgendwie für sich rechtfertigen. Andreas Hartl, 43 Jahre alt, stammt aus Berlin, gelernter Umweltingenieur, heute Experte der Tausch- und Geschenkökonomie. Andreas wohnt in Garraf, einem kleinen Ort an der Küste, 35 Kilometer südlich von Barcelona. Er ist lange vor der Krise nach Spanien gezogen. Ich bin vor 13 Jahren hier angekommen als Klimaflüchtling. War in Berlin und habe irgendwie immer gedacht, ich habe kalte Füße und wollte dann Richtung Süden, da wo die Palmen blühen oder wachsen, weil Palmen vertragen ja auch keine Temperaturen unter 0 Grad. 6 Jahre lang stand das Mehrfamilienhaus leer, bevor Andreas Mitbewohner die obere Etage besetzten. Ich staune nicht schlecht, als ich die Wohnung besichtige. Eine Luxusimmobilie in erster Reihe zum Yachthafen mit einer riesigen Terrasse, von der aus man die gesamte Küste bewundern kann. Das Wohnhaus ist ein Paradebeispiel für die Folgen der spanischen Immobilienblase. Gebaut wurde es von demselben Bauunternehmer, der den Yachthafen in Auftrag bekommen hatte. Der hat dieses Haus komplett über Banken finanziert, über 9 verschiedene Banken, 3 Wohnungen, 9 verschiedene Banken. Die 2 unteren Wohnungen, die wollte er verkaufen, um damit seine Wohnung oben zu finanzieren. Und leider ist dann aber die Wirtschaftskrise dazwischen gekommen. Das heißt, es war nicht mehr die Nachfrage da, die er sich gedacht hatte. Und dann konnte er die Wohnung unten nicht verkaufen und musste dann oben auch aus der Wohnung raus. Die Krise hat Andreas' Leben komplett verändert. Die ersten Jahre in Barcelona hat er als Ingenieur in einem großen multinationalen Konzern gearbeitet. Als er diesen Job verlor, verdiente er zunächst gut als freiberuflicher Übersetzer und Rechercheur zu technischen Themen. Doch die Aufträge wurden immer seltener. Erst musste er seine 95 Quadratmeter Wohnung aufgeben. Dann musste er lernen, mit immer weniger auszukommen. Ich bin von der Krise auch betroffen. Also erst ein bisschen leidend und jetzt so seit etwa einem Jahr oder anderthalb Jahren bewusst teilnehmend und bewusst Änderungen in meinem Leben machend, die ich für notwendig halte. Andreas fing auf eigene Faust an, seine Bedürfnisse mit einzelnen Tauschgeschäften zu befriedigen. Eine Gitarre gegen Nahrungsmittel, eine Zahnbehandlung für eine Massage, Wohnen für Deutschunterricht. Mittlerweile nutzt Andreas für seine Tauschgeschäfte den Echo, eine von über 70 Komplementärwährungen, die sich in den letzten Jahren in Spanien etabliert haben. Durch das Nichtvorhandensein von ausreichend Euros suchen sich die Leute einfach Alternativen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Und dieses ganze System funktioniert, ohne dass irgendeine Bank großen Profit daraus schlagen kann. Ne? In einem herkömmlichen System verdient eine Bank an jedem Kauf und Verkauf immer was mit über den indirekten Zins. Das ist einfach eine Frage, wie reduziert man die Übermacht der Banken, die sie im Moment haben. Ne? Andreas klappt seinen Laptop auf. Mit einem Klick erscheinen auf dem Bildschirm die unterschiedlichsten Angebote und Nachfragen. Selbstgemachter Kuchen, 5 Ecos. Haare schneiden, 10 Ecos und 5 Euro. Fahrunterricht für unsichere Fahrer, 10 Ecos die Stunde. Andreas bietet Deutschunterricht, Übersetzungen und Internetrecherchen in mehreren Sprachen an. Freitags arbeitet er in einer Gärtnerei in Garaf und bekommt dafür 24 Ecos. Damit kann er unter anderem auch Grundnahrungsmittel von Produzenten kaufen, die an das Netzwerk angeschlossen sind. Wir haben jetzt eine Logistik aufgebaut, sodass man in ganz Katalonien Lebensmittel mit Lokalwährung kaufen kann. Und das sind also weiß nicht, Kartoffeln, das ist Reis, das ist Öl, Erbsen, Kichererbsen, so Sachen. Und indem man praktisch diese Produkte gegen Lokalwährung anbietet, gibt man dieser Lokalwährung einen höheren Wert. Ne? Die Leute wissen also, für die Lokalwährung, die ich da verdienen kann, indem ich meine Produkte oder Dienstleistungen anbiete, kann ich mir immer was zu essen kaufen und der legt die Währung mit einem Wert. Ne? Ungefähr die Hälfte seiner Grundbedürfnisse kann Andreas mittels Komplementärwährung oder durch direkte Tauschgeschäfte befriedigen. Darüber hinaus verdient er monatlich 200 bis 300 Euro. Freunde von mir in Deutschland, die auch selbstständig sind, die geben mir nur wieder Sachen, die interessant sind, die mit erneuerbaren Energien zu tun haben oder mit einer effektiven Energienutzung oder so. Das sind also Sachen, die ich interessant finde. Aber ich glaube, ich würde auch nicht mehr alles machen. Man hat natürlich dann eine bestimmte Freiheit, ne, wenn man nicht diesen ökonomischen Zwang hat. Auf der riesigen Terrasse mit Meeresblick hat Andreas Tomaten und verschiedene Kräuter angepflanzt. Von hier aus kann er den Sporthafen beobachten. Einer von vielen Prestigebauten, die Anfang der 2000er Jahre entlang der spanischen Küsten wie Pilze aus dem Boden schossen. Heute ist der Hafen menschenleer. Einige der Yachten werden von ihren Besitzern als Schlafplatz genutzt. Bis gestern schien das wirtschaftliche und materielle Wachstum keine Grenzen zu haben. Solange die Wirtschaft wuchs, konnten wir die Zunahme der sozialen Ungleichheiten und des ökologischen Verfalls ignorieren oder davon träumen, dass sie durch den wirtschaftlichen Wohlstand ausgeglichen würden. Jetzt aber nicht mehr. In einem sonnigen Tal mitten im Wald des Nationalparks Collserola, am Rande von Barcelona, steht ein altes Krankenhaus aus dem 19. Jahrhundert. Das Gebäude wurde vor 13 Jahren besetzt, von einer Gruppe von Menschen, die schon vor der Krise aus der Konsumgesellschaft aussteigen wollten. Nach dem Motto, weniger haben, um besser zu leben, versucht die Gemeinschaft, auf Überflüssiges zu verzichten und die Wege zwischen Verbrauch und Produktion maximal zu verkürzen. Al que resulta una miqueta absurd es que... Es ist absurd, dass wir heutzutage Zugang zu den modernsten Technologien haben, wie Handys oder Laptops, oder dass wir so billig wie noch nie von einem Ende Europas zum anderen fliegen können, aber wir können uns keine Wohnung leisten. Für ein gutes Leben müsste man mit den Grundbedürfnissen anfangen. Gleichwertige menschliche Beziehungen, ökologische Nahrungsmittel, und ein Dach über dem Kopf. Und ein modernes Transportwesen. Kürzere Strecken, mehr Fahrräder, Züge und Carsharing. Das wäre ein gutes Leben. Arnau Montserrat, Studium der Sozialarbeit. Heute Experte für Urban Gardening und Heilkräuterkunde. Salsa-Lehrer und Gelegenheitsjournalist. Einkommen 500 Euro im Monat. Grundlage der Ökonomie, kann Masdeus, ist die Bewirtschaftung der Ackerflächen, die das alte Krankenhaus umgeben. Arnau hat sich in den letzten 12 Jahren die Techniken der ökologischen Landwirtschaft selbst beigebracht. Es geht nicht nur darum, sich gesund zu ernähren. Wir sehen es als Versuch, eine alternative Ökonomie aufzubauen, die weniger negative Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt hat. Als Arnau anfing, war es noch ungewöhnlich, dass ein Akademiker sich als Teilzeitbauer versuchte. Heute nicht mehr. Um der wachsenden Arbeitslosigkeit zu entkommen, ziehen in Spanien Tausende von sogenannten Neorurales aufs Land, um sich als Landwirte eine Existenz aufzubauen. Es geht uns nicht so sehr um Selbstversorgung. Das ist ein etwas idealisiertes Konzept. Viel wichtiger ist uns der Austausch. Es entstehen gerade viele Netzwerke alternativer und solidarischer Ökonomie. Und wir sind ein Teil davon. Das ist der interessantere Aspekt. Jeder produziert gewisse Produkte und tauscht sie mit anderen Produzenten und Konsumenten aus. In einer kleinen Werkstatt im Erdgeschoss repariert Pablo Fahrräder mit Hilfe von gesammelten Ersatzteilen. Pablo wohnt seit 6 Jahren in Can Masdeu. Davor war er Cutter im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ich bin zwischen dem konventionellen Leben und dem Leben hier hin und her geschwankt. Und jetzt tendiere ich eher zu diesem Leben. Vor allem in Zeiten der Krise. Wenn man als Gemeinschaft alles teilt, zahlt es sich aus. Zumindest bin ich viel glücklicher. Und darum geht es ja eigentlich im Leben. Donnerstag steht gemeinsame Gartenarbeit auf dem Programm. Während sie die Erde auflockern und Unkraut jäten, unterhalten sich die Bewohner von Can Masdeu über die Ereignisse der Woche. Einige Kinder spielen am Rande des Gemüsegartens. Wir benötigen Transformationen im lokalen Bereich, um eine nachhaltige Welt zu erreichen. Wie üblich klammern sich die Führungspolitiker und die großen Institutionen an Lösungen der Vergangenheit, wohingegen es die wachen Menschen und die Initiativen von Nichtregierungsorganisationen sind, die in die Zukunft schauen. Jordi Piget. Can Masdeu hat einen großen Teil des Ackerlandes der Nachbarschaft aus Nou Barris, einem Arbeiterviertel im angrenzenden Stadtgebiet, zur Verfügung gestellt. Vor allem Rentner bewirtschaften hier Parzellen und ernten Gemüse für den Eigenbedarf. Dieser Garten hat mich in schwierigen Zeiten sehr glücklich gemacht. Die Gartenarbeit entspannt mich. Und finanziell hilft es natürlich auch, wenn die Rente nicht reicht. Juana Córdoba, 68 Jahre alt, 22 Jahre lang Mitarbeiterin bei SEAT. Im Alter von 58 Jahren wurde ihr gekündigt. Danach gelegentliche Putzjobs. Heute lebt sie von einer Rente von 600 Euro. Juana hat eine 20 Quadratmeter große Parzelle für sich und ihre Familie. Hier wachsen Tomaten, Paprika, Salate, Bohnen, Mangold und Kartoffeln eng nebeneinander. Der Gemeinschaftsgarten in Can Masdeu war der erste in Barcelona. Mittlerweile gibt es mehr als 20. Einige davon sind sogar von der Stadtverwaltung aufgebaut worden. Juana fühlt sich bei den Hausbesetzern gut aufgehoben. Seitdem ich hierher komme, fühle ich mich freier. Wenn ich etwas sagen muss, dann tue ich es. Hier habe ich gelernt, mich zu verteidigen. Wir sind wie eine Familie. Ab und zu essen wir zusammen und wir lachen viel. Wir leben gut hier. Juana spaziert mit ihrem Parzellennachbarn, dem 87-jährigen José, entlang der Tomatenpflanzen. Weil er der Älteste im Gemeinschaftsgarten ist, nennen ihn alle liebevoll den Patriarchen. José kennt sich gut aus. Er erklärt Juana, wann der beste Zeitpunkt ist, die Tomaten zu ernten. Auch für ihn ist der Garten eine große Hilfe zur Entlastung des Haushaltes. Hombre, claro. Yo tengo tres hijos en casa. Meine drei Kinder wohnen bei mir zu Hause, weil sie arbeitslos sind. Und wenn man anfängt zu rechnen, die Miete, der Strom, Wasser, Lebensmittel, was man alles bezahlen muss, da ist meine Rente schnell verbraucht. Jeder fünfte Rentner muss in Spanien für den Unterhalt seiner Kinder und Enkelkinder aufkommen. Das sorgt bei vielen älteren Menschen zunehmend für Stress, Angststörungen und Depressionen. Zumal 50% der Renten unter dem Mindestlohn von 645 Euro liegen. Vor allem die verlorene Generation der 20- bis 30-Jährigen ist von der Unterstützung durch Eltern und Großeltern abhängig. Somos la primera generación, o sea que vamos a tener unas condiciones de vida seguramente inferiores a la de nuestros padres. O sea, wir sind die erste Generation, die schlechtere Lebensbedingungen hat als ihre Eltern. Unsere Großeltern und Urgroßeltern haben alle gesehen, wie sich die Lebensqualität ihrer Kinder verbesserte. In unserem Fall ist es umgekehrt. Das ist hart. Die Menschen in meinem Alter sind skeptisch, ob sie jemals ein Haus oder eine Rente haben werden oder ob sie jemals eine Familie gründen können. Alfonso Sanchez, alias Alfa, 28 Jahre alt, Chemiker. Nach dem Studium 3 Jahre lang in einem Pharmaunternehmen angestellt, seit einem Jahr arbeitslos. Ein spartanisch eingerichtetes Büro in einem früheren Lebensmittellager in der Altstadt Barcelonas. Alfa sitzt mit seinem Laptop an einem Klapptisch und arbeitet still vor sich hin. Seitdem er arbeitslos ist, verbringt er hier viel Zeit. Viele von Alfas Kommilitonen zog die Arbeitssuche ins Ausland. Doch er hat sich trotz Arbeitslosigkeit dazu entschieden, in Spanien zu bleiben, um für eine bessere Zukunft zu kämpfen. Nos hemos tirado a las calles, ¿vale? O sea, hemos inundado las plazas. Llevamos mucho tiempo ya. Wir sind auf die Straßen gegangen. Wir haben die Plätze besetzt. Und wir haben gesehen, dass es den Politikern egal ist. Man kann nicht mit jemandem reden, der nicht zuhört. Wir müssen das System von innen ändern. Wir haben eine Partei gegründet, um eine reelle Bedrohung zu sein. Alfa engagiert sich in der Partido X, einer von mehreren kleinen Parteien, die nach den 15M-Protesten einen Wechsel auf politischer Ebene anstrebt. Im Ursprung war die Partei ein Netzwerk von Hackern und Whistleblowern, die sich, ähnlich wie WikiLeaks, öffentlich gegen Korruption und für mehr Transparenz einsetzten. Als Partei fordern sie Instrumente der direkten Demokratie, Referenten, eine Wiki-Regierung und eine Wiki-Gesetzgebung. Die Bürger sollen Gesetzesinitiativen einbringen können und im Parlament bei Abstimmungen per Internet mitwählen dürfen. Wir arbeiten wie die Communities von Softwareentwicklern. Wenn wir ein Problem lösen müssen, fangen wir nicht bei Null an, sondern wir schauen uns an, was wurde bisher entwickelt, was funktioniert bereits. Unser Parteiprogramm basiert auf den fortschrittlichsten Vorschlägen verschiedener Gruppen aus der Zivilgesellschaft. Nach den Prinzipien der Logik und der Dringlichkeit erarbeitet die Partido X einen Notfallplan, um die drängendsten Probleme der Krise zu überwinden. So fordern sie etwa, Banken per Gesetz dazu zu verpflichten, leerstehende Wohnungen zur Miete anzubieten. Es nützt nichts, ein System zu retten, das, selbst wenn es funktioniert, Egoismus, Neid und ökologische Missverhältnisse generiert. Unsere Systemkrise benötigt viel mehr als bloße Reformen. Sie erfordert eine Transformation unserer Einbildung, unserer Modelle und unserer Werte. Oder, was das Gleiche bedeutet, eine Transformation unseres Gewissens. Im Stadtteil Gracia besuche ich Isabel in der Konsumkooperative Ashada. 40 Familien haben sich zusammengetan, um direkt bei den Erzeugern Bio-Lebensmittel zu kaufen. In einer kargen Halle mit zwei Kühlschränken und einer improvisierten Ladentheke helfen Isabel und die Kinder dabei, das gelieferte Gemüse abzuwiegen und es in nummerierte Kisten zu verteilen. Die Erzeuger werden nach ökologischen und sozialen Standards ausgesucht. Das wichtigste Kriterium dabei ist Regionalität. Es ist absurd, Produkte zu kaufen, die von weit weg stammen. Man braucht Erdöl für den Transport. Das ist eine Verschwendung von Ressourcen und Energie. Außerdem möchten wir die lokale Ökonomie fördern. In der jetzigen Situation gibt es in unserer unmittelbaren Umgebung sehr viele Menschen, die eine Arbeit brauchen. Wir wissen genau, wo unsere Produkte herkommen, was die Erzeuger damit verdienen, wie viel sie für den Transport ausgeben. Wir haben ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Nach und nach trudeln die Lieferanten ein. Bringen Milchprodukte, Fleisch und Teigwaren mit, aber auch fertige Soßen, Konserven oder Aufstriche. Benutzte Gläser und Eierschalen nehmen sie zur weiteren Verwendung mit. Die Konsumkooperative versucht, den gesamten Bedarf an Nahrungsmitteln abzudecken. Wir essen viel mehr Gemüse, vor allem auch Sorten, die ich früher nie gegessen hätte. Im Winter ist die Auswahl schon begrenzt. Ich habe zum Beispiel Mangold nie gemocht, aber wir möchten uns von dem ernähren, was da ist. Also suchen wir neue Rezepte raus und versuchen, dadurch Abwechslung reinzubringen. Langsam kommen auch die ersten Mitglieder, um ihre Bestellungen abzuholen. Als die Kooperative in Gracia vor 10 Jahren gegründet wurde, war sie eine von 10 in Barcelona. Heute gibt es in der Stadt 150 davon. Der Verzicht auf Zwischenhändler hat für Konsumenten und Produzenten finanzielle Vorteile. Isabel nimmt den Mehraufwand gerne in Kauf und freut sich über die wöchentlichen Treffen in der Kooperative. Einige Wochen nach unserer letzten Begegnung treffe ich auch Juan Antonio wieder. Er möchte nicht, dass ich ihn zu Hause, also im Haus seiner alten Eltern, besuche. Deswegen treffen wir uns in einem Park neben dem Bürgerzentrum in Sarria. Juan Antonio sitzt auf einer Parkbank und starrt auf den Boden. Bueno, el estado de ánimo, yo me he notado que mi, o sea, mi ilusión, mi impulso. Meine Entdeckungsfreude hat nachgelassen. Es fällt mir schwerer, aus mir herauszukommen, mich zu öffnen. Auch wenn ich mich auf das Gefühlsleben, auf meine Ideale konzentrieren wollte, die materiellen Bedürfnisse sind einfach da. Und wenn ich die nicht decken kann, fehlt mir etwas sehr Wichtiges für mein Wohlbefinden, die Unabhängigkeit. Juan Antonio erzählt mir, dass er in den letzten Monaten eine Umschulung zum Versicherungsvertreter absolviert hat. Er hatte sich daraus bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhofft. Doch die Arbeitssuche gestaltet sich schwierig. Dass ich von meinen Eltern abhängig bin, macht mir zu schaffen. Das ist nicht die Art von Beziehung, die ich mit ihnen haben möchte. Ich fühle mich oft machtlos. Ich hätte gerne eine Arbeit, ich hätte gerne ein Einkommen. Aber was kann ich tun? Trotz allem hat Juan Antonio die Hoffnung, dass sich die Situation in Zukunft bessert. Wahrscheinlich war die Krise notwendig, um Dinge zu hinterfragen, die man falsch gemacht hat. Auf der einen Seite haben wir das alte kapitalistische System, was noch überwiegt. Auf der anderen Seite wird immer mehr Menschen bewusst, dass wir eine alternative Ökonomie brauchen. Was sich am Ende durchsetzen wird, weiß niemand. Im Lokal der Partido Eques findet ein Arbeitstreffen statt. Alfa und seine Mitstreiter bereiten eine Präsentation vor, mit der sie ihr Konzept von direkter Demokratie vorstellen möchten. La gente ha visto que realmente no solo son los partidos, sino que es el sistema el que está mal. Die Menschen haben gesehen, dass nicht nur die Parteien, sondern dass das System das Problem ist. Die Zivilgesellschaft möchte einen Wandel. Sie ist dazu bereit. Und wir müssen diesen Prozess angehen. Die Umstellung wird nicht leicht, aber es ist machbar. Immer mehr Menschen möchten sich politisch beteiligen. Sie verlangen nach Instrumenten, um ihr Leben steuern zu können. Bei den Europawahlen 2014 bekam die Partido Eques aus dem Stand 100.000 Stimmen, konnte aber keinen Abgeordneten stellen. Alfa und seine Mitstreiter lassen sich davon nicht entmutigen. Pues con ilusión, en realidad. A corto plazo está claro que es duro y va a ser una lucha. Ich sehe der Zukunft mit Freude entgegen. Kurzfristig wird es natürlich hart, aber ich möchte die Krise als Chance sehen. Wir haben jetzt eine sehr traurige Situation, vielen Menschen geht es sehr schlecht, aber ich hoffe, dass wir nach diesem Kampf stärker und weiser sein werden. Meine Stadt hat sich verändert. Barcelona ist ein Labor für neue Formen der ökonomischen und sozialen Organisation geworden. Auch im Rest von Spanien suchen immer mehr Leute nach Alternativen zu einem System, das sein Versprechen nicht gehalten hat. Für viele Menschen, wie für Andreas Hartl, ist dies ein Grund, in Spanien zu bleiben. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Krise auch früher oder später nach Deutschland kommen wird und insofern, ja, je eher man da lernt und Schlüsse daraus zieht, desto besser für die Leute, um sich umzuorientieren. Und es ist immer besser, eine langfristige Umorientierung, ne, einen Wandel, eine Transition zu machen, als wenn man kurzfristig gezwungen ist, Änderungen an seiner Lebensweise vorzunehmen, die immer viel, viel schmerzhafter sind. Ne? Barcelona Social Club. Was Spanien aus der Krise lernt. Ein Feature von Karin de Miguel Bessendorf. Die Übergangsriten bestimmten in vielen traditionellen Gesellschaften den Übergang von der Jugendzeit in das Erwachsenenalter. Die Krise als Übergangsritus fordert uns dazu heraus, eine nachhaltige und gelassene Reife zu erreichen. Falls es uns in unserem Übergangsritus gelingt, eine gesündere, weisere und ökologischere Gesellschaft sowie eine Welt mit mehr Sinn zu erreichen, hätten wir eine gute Krise erlebt. Gute Krise und viel Glück. Mit Zitaten aus einem Essay von Jordi Pigem. Gute Krise. Auf dem Weg zu einer postmaterialistischen Welt. Im spanischen Original im Verlag Kairos erschienen. Es sprachen Sandra Borgmann, Tom Jacobs, Daniel Berger, Claudia Mischke, Martin Bross, Judith C. Jakob, Andreas Laurenz Meyer, Daniela Butte. Technische Realisation Gerd Neske. Regieassistenz Tim Müller. Regie Matthias Karpohl. Redaktion Annette Blaschke. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2015.